los. Yay. So. Tada. Schön, dass die Hälfte der Leute hier ist wieder 5 Sekunden zu spät gestartet. Und ich hab zu früh gestartet, weil du oft mit deinem ich Los lang gebraucht hast. Ach, ist mir doch ganz egal, diese paar Millisekunden. Bei Moni wird, ich bin schon gespannt, ob bei Moni am Ende die Tonspur wieder total kleiner ist als bei uns. Das war nämlich immer so, naja, egal. Soll ich mich so voll vor mein Mikro setzen und schreien? Wie in guten alten Zeiten, ja. Ah! Oh mein Gott! Was denn? What the fuck is happening? Ja, ich bin getötet. Ihr Schweine! Statistik. Ja. Dann können wir anfangen, oder? Test. Nein. Ja, Clemens, hallo. Test geglückt. Test. Okay, funktioniert. Test. Bei mir ist wirklich die Tonspur voll klein. Was geht? So. Nochmal der Schreitest. Ich glaube, ich komme hier sowieso nicht zum Start, weil alle immer was dazwischen sagen. Nee. Alle sind ruhig, außer Philipp. Wir können jetzt machen wie bei der letzten Wetten, das ja nur mit Gottschalk, so ein Vordings. Nee. Okay, das ist unnötig. So. Fang einfach an. Ja. Schreibt Clemens jetzt? Egal. So. Okay. Alle noch mal eine Runde lachen. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zum 50. Themenpodcast. Heute mal ein Jubiläum, das ich auch im letzten Themenpodcast angekündigt hatte. Und ja, wir wollen heute einmal die Geschichte des Conancasts Revue passieren lassen und mal schauen, was in den ganzen Jahren, kann man ja schon sagen, bisher so passiert ist. Und mit dabei ist heute auch die Moni. Hallo. Dann der Clemens. Seid gegrüßt. Und Sarah. Hi. Dann Kevin, unser Stargast oder Ehrengast. Nee, Stargast ist er. Ja. Stargast bin ich, Mensch. Und natürlich auch Marcel. Ja, hallo. Und habe ich jetzt Manuel vergessen? Ich glaube schon, ne? Ja, Manuel ist auch mit dabei. Hi. Ja, also eine ziemlich große Runde heute. Die Vorstellung war ja gerade eben ein bisschen durcheinander. Egal, das können wir heute mal alles ungeschnitten, unzensiert lassen wir das heute. Und wollen einmal auf die ganzen Podcasts so zurückblicken, die es bisher so bei uns gab. Das hat ja alles begonnen Anfang 2010, unter anderem auch mit Christian, der heute nicht mit dabei ist. Der hat leider keine Zeit. Und ja, da haben wir Anfang 2010 den ersten Podcast veröffentlicht. Und seitdem besteht der jetzt bis heute, also schon mehr als 2 Jahre. Okay, das ist echt unglaublich. Wir müssen nächstes Jahr mal den 3. Geburtstag feiern, finde ich. Ja. Yay! Und jetzt feiern wir erstmal diesen Cast, oder? Ja, genau. Also 50 Themen-Podcast, wobei man dazu sagen muss, so ganz wirklich stimmt das nun auch nicht. Wir feiern einfach nur, weil die Zahl 50 vorne steht. Das System bei uns ist ja ein bisschen komplexer gewesen. Also wir hatten früher, ich kann ja mal so ein bisschen ausholen, wir hatten früher, ganz früher, da werden sich einige der heutigen Moderatoren hier auch noch dran erinnern, News, also nur Podcasts, also da waren dann Themen-Podcasts und die News zusammen gemischt, also wir hatten dann immer am Anfang des Podcasts hatten wir die News besprochen, dann kam ein Thema, das wir genauer ausgeführt hatten und danach kam dann noch so ein Outro, wo wir einfach ein bisschen Müll gelabert haben, wofür ich mich heute auch schon wieder schämen darf und kann. War das Outro nicht immer das beliebteste? Das war das beliebteste, aber das ja. War absolut Müll. Man hat nie ein Ende gefunden. Also man könnte sagen, das heute ist auch so ein Outro-Podcast, wo wir einfach nur total Müll labern ohne Zusammenhang und ja, okay. Hört da bloß nicht rein, auch wenn Clemens das hier gerade schreibt, nicht reinhören. Nee. Ja, wir hatten ja am Anfang, muss ich ehrlich sagen, Probleme, so unseren Stil zu finden, also ganz am Anfang. Da hatten wir zuerst hatten wir, glaube ich, ach ja, der erste Podcast war ja Band 66 und Kinofilm 14. Oh Gott. Nein, ich war das spannend. Da hatte ich noch mein altes Laptop-Mikrofon, also die Qualität war auch ein bisschen katastrophal. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Podcast gehört habt. Ich glaube, Clemens hat ihn wahrscheinlich gehört und Kevin, glaube ich nicht. Ja, ich habe ihn gehört, war also empfehlenswert. Ich war ja von Anfang an dabei. Ja, empfehlenswert? Nee, finde ich nicht, egal. also wir das war der erste? Welcher? Der mit dem Film 14? Ja, der Film 14 ist damals gerade in Japan erschienen, also muss man dazu sagen, das war schon ein bisschen, sollte in Japan erscheinen, das war ja im Februar 2010 und April 2010 ist er dann ja in Japan erschienen und dann, ne? Also, oh, den kenne ich den ja, glaube ich. Komisch. Haben wir dann zum Film 14 nicht auch einen Livestream gemacht? Genau, ja. Das kam später. Wir hatten ja, da habe ich mich irgendwie, glaube ich, eine Woche drauf gefreut und musste am Samstag eisern meinen Platz am PC verteidigen. Da hatte ich noch nicht meinen eigenen PC. Ich weiß gar nicht, wie das war. Oh, oh. Da war ja irgendwie... wer war denn alles mit dabei? Christian war mit dabei, ich glaube Moni auch, oder? Und Sarah? Ich glaube, ich war da nicht bei. Ich komme zumindest nicht dran. Beim Live-Dings war ich nicht dabei. Ich war zweimal als Gast-Zuschauer sozusagen dabei. Da konnte man sich ja reinwählen ab und zu. Ich war, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Ach, ja. Ah, stimmt, so war das. Aber Christian war auf jeden Fall, glaube ich, dabei. Und Wolf hat uns da die Technik hingemischt. Und da gab es da vor und nachher. Also, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war zur Veröffentlichung, glaube ich, Film 14 in Japan. Ja, so. Ja, genau, das war dann. Und das war noch im gleichen Jahr. Okay, da hatten wir einen Livestream gemacht, wo man sich da, also live den Podcast, also live mit uns zu uns zuhören konnte. Und da haben, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, 30 bis 40 haben damals schon zugehört. Obwohl, doch, da warst du schon schwul, weil ich komme gar nicht dran erinnern. Doch, ich glaube schon. Das ist echt schon ewig her. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da gesagt haben. Wir haben da eigentlich wieder nur Müll gelabert. Aber Ihr seid einfach total viele Sachen aus der Vorschau vom Film 14. Warum kann ich mich noch so gut dran erinnern? Auf jeden Fall sind viele Sachen aus der Vorschau und aus der PR sozusagen vom Film 14 durchgegangen worden. Zum Beispiel das mit dem Werbeluftschiff, was sie da über Japan fliegen gelassen haben. Ja, genau. Das hatten wir besprochen und auch die Trailer und so weiter. Aber wir hatten dann auch am gleichen Tag noch erste Informationen zum Film 14 bekommen, glaube ich. Und genau, und alle möglichen Sachen, die man schon aus Japan wusste und welche Eindrücke und Erwartungen man schon aus den Trailern hatte und all solche Sachen haben wir damals besprochen. Das ist spannend, obwohl es, glaube ich, irgendwie sinnlos war, zu Film 14 was zu machen. Das stimmt allerdings, egal. Aber... In Japan, aber Hauptsache es war lustig, also... Ich hatte auch schon mal überlegt, ob wir nicht mal wieder so einen Livestream machen. Ich glaube, es wäre ganz interessant, denke ich mal, ja, für unsere Zuhörer da auch mal live reinzuhören. Ich stelle jetzt natürlich immer nur die Frage, zu was für einem Thema man das machen könnte. Also es gibt ja andere Podcasts, die machen dann zu dem Veröffentlichung von Apple da, Keynote und so ein Müll. Bloß nicht. Aber bei uns gibt es ja nicht so wirkliche Ereignisse, wo man irgendwas machen könnte. Also Veröffentlichung des Film 15 jetzt zum Beispiel, ist ja so eine Sache, muss man sagen. Und wir könnten uns alle mal gemeinsam vor einen Laden stellen, einen Live-Videocast machen und dann scheinen wir den Film kaufen und ein Exemplar zu wenig da ist und einer von uns weint am Ende. Da brauchen wir aber erstmal ein paar Spendengelder, damit wir auch uns zusammenfinden können. Ja, also ihr könnt gerne ein bisschen Geld an uns spenden. Unser PayPal-Konto wurde erst vor... Genau, im Wiki irgendwo ist da ein Knopf. Genau. Wir hatten mal einen PayPal-Spenden-Account, der wurde aber gesperrt, also ist egal. Ihr müsst uns jetzt... Ja, und warum? Ist das so illegal, oder was? Wir nehmen noch nicht mal 10. Ja. Damit wir es einfach alle spenden mal. Über mich. Ich mach mir mal eben 9T. Wir sprechen hier wieder alle durcheinander und man versteht kein einziges Wort. Okay. Naja, Geld an mich. Das ist schon irgendwie... Alte Cast-Tradition. Ja, wir hatten ja früher auch immer das Problem, dass alle durcheinander gesprochen haben. Das ist laut. Und, Ich mach lieber wieder aus. Und dann hat wieder Momente lang keiner geredet, weil sich keiner getraut hat, den anderen zu unterbrechen. Ja, das war auch gut. Ja, so ein Livecast wäre auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Ich kann ja nochmal, also, wie es überhaupt zu der Idee des Podcasts kam, kann ich auch mal ein bisschen was erzählen. Also, es gab ja früher, Den Bisa-Cast. Ich weiß nicht, ob so viele von euch den kennen. Also es gibt ja jetzt... Ich kenne den, ich habe den öfters gehört. Vielleicht die älteren Leute unter euch. Also der, da hatten wir, glaube ich, auch mal Keno in einem Podcast mit drin. Also Keno war der Moderator vom Bisa-Cast. Oh. Von dem habe ich mir ein paar Informationen geholt, wie man denn so einen Podcast macht, weil ich das cool fand und ich wollte das auch machen. Und da habe ich mir eben ein paar Leute zusammengesucht, zum Beispiel Moni und... Mich. Christian war dann auch mit dabei. Ich auch. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin. Ich glaube, ich war im Forum und ich habe nur irgendwas gelesen. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe geschrieben irgendwie, ja, ich will mitmachen. Dabei wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist. Ich erstmal auf Wikipedia, ja. Ah, okay. Ja, ich will wirklich mitmachen. Und dann war ich plötzlich in der Skype-Gruppe und dann irgendwann war ich mit drin. Ja, genau. Philipp, ja, ich glaube, so war das auch bei mir. Philipp, du hattest über das Forum aufgerufen. Und ich wollte eigentlich auch von Anfang an mitmachen, aber ich musste mir erst mal ein Mikrofon besorgen. Deswegen bin ich ein paar Folgen später eingestiegen. Ah, stimmt. Und Sarah habe ich dann ja bei der zweiten Ausgabe zum Mitmachen bewegt, beim der schlauste Ermittler der Serie. Das war auch so ein schönes Thema, wo wir nach den ganzen... Ja, Fancy-Fangirl muss da dabei sein. Also, das war ein bisschen... Vor allem könnten wir das den Podcast eigentlich nochmal jetzt neu auflegen, der schlauste Ermittler der Serie. Das ist ja so ein Thema... Dann würdest du aber uns alle mit deinem Saguru-Haku... Was rede ich da? Mit deinem Okia... Ja, genau. Mit dem Schwache, okay. Ja. Oh, und ich würde dich immer noch mit Heiji zu spammen. Nach 2 Jahren hat sich daran nichts geändert. Das ja. Und ich würde einfach auflehnen. Heiji, Okia, oh Gott. Also ich fand die Ausgabe interessant. Immerhin ja, einer. Also, war natürlich mit ganz vielen alten Wissen gespickt. Zum Beispiel hatten wir auch in Konnenkast 4, Subaru Okia und Borben. Da hatten wir so Theorien besprochen. Das war katastrophal, zumal ja nur Christian und ich damals dabei waren. Das war, es war ja so ein, es gab ja früher auch bei uns immer das Duell, ich weiß nicht, ich kann ja ein bisschen, also viele Hörer von euch werden wahrscheinlich die alten Ausgaben gar nicht kennen, kann man sich bei uns alle noch im Newsblog anhören, detektivkorne-news.com, da sind alle Ausgaben noch, obwohl ich die gerne mal gelöscht haben würde. So ein Archiv muss vollständig sein. Ihr könnt auch gerne detektivkonne-news.com/connencast in die Adressleiste eingeben, dann findet ihr gleich alle Ausgaben auf einen Blick. Ja, wo ich stehen geblieben bin, ich mache immer so mal Einwürfe, egal. Wir hatten, Subaru, Okia und Borben, das war ja früher das Duell zwischen Christian und mir, ob denn Akai noch lebt oder ob er wirklich tot ist. Ich weiß gar nicht, welche Theorie bevorzugt hat. Ich glaube, ich war dafür, dass er tot war und Christian dafür, dass er noch lebt oder irgendwie sowas. Und dann war natürlich der Beweis dafür, dass der Narbenmann in der Bank aufgetaucht ist. Okay, egal. Naja, das war ein bisschen sinnlos. Obwohl man könnte sich heute auch noch über das Thema streiten, muss man ehrlich sagen. Wir hatten da ja... Stimmt. Vor kurzem erst, ich weiß gar nicht, okay, das ist auch schon ein Jahr her, den Podcast 38. Ja, das kommt manchmal so ein bisschen vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ihr kennt das Phänomen. Nee. Spekulation über Shuichi Akais Tod hinaus, Podcast 38. Der Mitternachtspodcast. Der ging ja tief in die Nacht. Das war Clemens erster Podcast, meine ich. Nee, das war, glaube ich, schon der dritte. Der dritte? Da warst du bei ein paar News-Podcasts dabei, oder ich habe dich hier in der Liste nicht eingetragen. Ja, ich meine, Band 70 dürfte der erste gewesen sein oder so. Irgendwie ja, so etwas. Okay. Naja. Also, ja, ich da glaube in der auch, Liste nicht bei drin. Irgendeinem Concast, wo ich auch dabei war. Ja, genau. Richtig. Auf jeden Fall war der mit den Spekulationen über Akais Tod hinaus. Ich glaube, der einzige Podcast, der so ein bisschen später aufgenommen wurde, gegen Mitternacht, das war dann, weil Dus aus Schottland kommt und wir da eine Zeitverschiebung hatten und der irgendwie arbeitet und dann haben wir irgendwie gegen Mitternacht aufgenommen. Das war ziemlich interessant. Das war, glaube ich, auch der bisher längste Podcast überhaupt mit 1,5 Stunden oder ich weiß gar nicht, wie lange der geht. Ziemlich lang. Die Aufnahme vom Livestream war fast 3 Stunden lang. Okay, die geht jetzt mal außer Konkurrenz. Nee. Die war nicht zu vergessen, auch Korab. Ja, genau, Korab war auch mit dabei. Wir hatten damals... Kleiner Einwurf, mich fragt jemand auf Twitter, ob wir auch zum 15. Film einen Podcast machen. Natürlich machen wir da einen zu. Also wir werden dann das kann ich ja hier auch mal im Podcast erzählen, wir werden da auf jeden Fall einen Kommentar zu veröffentlichen, also das, wie bei Film 14 hatten wir es auch schon gemacht, falls sich einige erinnern, wir hatten uns den Film live angeguckt und sprechen dann dazu unsere Kommentare ein, die wir dann aufnehmen und dann veröffentlichen, sodass sich dann alle Fans den Kommentar, wenn die den zeitgleich mit unserem Film starten, unsere Kommentare zu dem Film anhören können. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, dann, tja, Twitter-Userin Tina Klingel weiß jetzt dann Bescheid am Sonntag. Ja, gut. Alles klar. Dann sag ich, sie soll am Sonntag reinhören, dann weiß sie Bescheid. Ja, ganz kurz nochmal. Hör doch mal Sonntag rein, Komma, ich verrate nichts. Ja, auf jeden Fall hatten wir damals die ersten 30 Podcasts nach dem Prinzip News und Themen gemischt aufgenommen. Die News sind dabei immer ein bisschen. Oh ja, da habe ich während der News-Sektion immer geschlafen. Ja, die. Auch, weil ich hatte immer keine Ahnung. Aber ich weiß noch, bei dem einen Podcast, beim fünften, wo es um Heiji und Kasua ging, da hast du mir so leid getan, Philipp, weil da waren nur Sarah, Nadel und ich dabei und wir ganzen Mädchen und wir. Oh mein Gott. Warum tut ihr euch dann leid? Also ich hätte es gab auch mal einen Kaido Kid Podcast, wo ich auch mit dabei war. Ja, da habe ich auch voll rumgefangen. Oh Gott. Jetzt haben wir jeden August immer den Kaido Kid Monat. Ja, hey. Naja. Ja, also der Podcast mit den Spekulationen über Akais Tod hinaus war auch der mit den bisher meisten Teilnehmern, also es waren immer bisher 6. Wir hatten dann auch mal neulich Detective Conan, Februar 2012 den Podcast Detective Conan bei Viva, als dann die gerade bei Viva angelaufen waren, die Folgen für 3 Monate ungefähr. Da hatten wir auch mal einen mit, 6 Sprechern aufgenommen. Und es gab noch ein paar andere mit 6 Sprechern, aber heute haben wir mit 7 Sprechern hier mal den Rekord eingestellt und ich weiß schon, hier wird keiner mehr die anderen verstehen nachher. War ja gerade eben auch schon so, egal. Neu ausgegebenen Anlass. Passt. Ja, genau. Also es wären auch 8 geworden, wenn Christian Zeit gehabt hätte, aber hat er leider nicht. Von daher sind wir jetzt hier heute so. Ich habe überhaupt noch mal geguckt, also nach der Liste, wo ich die Leute mal ein bisschen fehlerhaft eingetragen habe, in wie vielen Podcasts denn alle dabei waren. Also es ist erstaunlich. Ich hatte, also es gibt insgesamt, okay, ich sollte vielleicht erst die Geschichte zu Ende erzählen. alles miteinander heute. Nach 2010 gab es dann, weil die News und Themen eben so vermischt waren und einige da, die sich die News nicht anhören wollten und so weiter und so fort, hatten wir gesagt, wir trennen News- und Themen-Podcasts und haben dann nach dem 30. Podcast im Jahr Anfang 2011 weitergemacht mit getrennten News- und Themen-Podcasts. Also seitdem wurden nur noch die Themen-Podcasts nummeriert in der Nummerierung nach der 30. eben, also 31, 32. Und nebenher gab es dann die News-Podcasts, die sich dann immer entsprechend nach den Monaten benannt haben, also News Nummer 2 2011 zum Beispiel oder News Nummer 9 2011 oder jetzt ganz aktuell News Nummer 9 2012. Danach sind wir dann eben bis zum 50. Themenpodcast jetzt angekommen, obwohl es natürlich auch zwischendrin einige nummerierte Themenpodcasts gab, die eigentlich nur News-Podcasts sind. Okay, man braucht keiner verstehen, aber die wurden mitnummeriert und eigentlich ist es also gar nicht der 50. Themenpodcast, sondern erst der 40. Also, wisst ihr, oder so. Wir sind hier total falsch. Wir sollten einfach aufhören und erstmal also, recherchieren, was wir eigentlich. Unsere oder? Nummerierung ist eigentlich totaler Müll, aber wir haben, die hat sich eben damals so eingebürgert und ja. Genau, das war bis Podcast 30 war das die erste Staffel bei uns im Blog. Ist die als Staffel eingeteilt, natürlich als Conan. Anlehnung. Genau. Sorry. Ja, komisch. Ein News-Podcast als Staffelfinale, okay, nein. In welcher Staffel sind wir jetzt inzwischen eigentlich? In der dritten, glaube ich, oder? Vierte. Genau, also wir haben dann das Jahr 2011, war dann die zweite Staffel und jetzt sind wir 2012 in der dritten Staffel. Auch immer ziemlich gut an den unterschiedlichen Openings zu erkennen, also wenn ihr andere Titelmelodien vorne habt, ist es auch gleichzeitig eine andere Staffel, sozusagen. Und, bis auf den, und vielleicht auch an der Veränderung im Laufe der Zeit kamen ja ein paar Sprecher dazu, einige gingen, in Klammern. Genau. Zum Beispiel gab es ja die Veränderung, dass, ich glaube 2010, 2011, da auch viele Sprecher, die wir vielleicht einige auch hier wieder hören, nicht mehr so oft beteiligt waren. Dann kam, glaube ich, dazu Leo, beziehungsweise Marcel. Und dann entwickelte sich doch das Sprecherduo Philipp Marcel in den News-Podcast-Ausgaben. Und das ging dann sehr lange über 2011. Und danach kamen dann auch irgendwo Kevin und ich, meines Wissens. Ich. Du! Ja, genau. Wir wurden ausgeschlossen. Ich! Ja, und dann der Rest. To be continued, ja, ne? Ja, ja. Also Leute, kurz stopp. Ich möchte bitte einen Applaus für ihn, weil er Ahnung hat im Gegensatz. Woo! Kann ich nicht machen, sonst reißt mein Kopfhörer. Ja. So war das dann. Jetzt bin ich vollkommen baff, weil hier jemand Ahnung hat. Scheiße, jemand hat Ahnung, schmeiß ihn raus! Also, es sollte ja jetzt eigentlich nur der Verlauf der Sprecher dargestellt werden. Und ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Bei den Staffeln. Wir waren ja bei den Staffeln. Und da sehen wir diese Entwicklung. Und das passt ja auch prima mit der Entwicklung der Sprecher, wer alles dabei war. Und in der dritten Staffel sehen wir jetzt mal, wie sich das bis hin zum Ende des Jahres entwickelt. Genau, also... Ja, was war eigentlich mein erster Cast? Das weiß ich gar nicht. Mein erster Cast war der Podcast zu dem Sonderband Conan vs. Kaito Kid, wenn du dich erinnerst. Dein erster Cast war mein erster Cast. War der noch 2011? Oh, ja, ne? Ja. Der war noch 2011. Der war noch 2011. Der stand überall auf der Frankfurter Buch. Wollte ich gerade sagen. Die war voll damit. Der kam nämlich da genau raus, zu dem Zeitpunkt, wo die FBM war. Ja, genau, der kam irgendwie eine Woche vorher raus und da stand alles voll stapelweise mit diesem Band. Ja, wird dieses Jahr wahrscheinlich wieder ähnlich sein mit dem Kaito Kid Band. Ich hoffe nicht. Nee. du meinst mit dem Organisationsband? Kaito Kid! Nee, mit dem, es kommt ja. Ach so, du meinst die Neuauflage. Genau, die Neuauflage der Kaito Kid Band. Ah ja, okay, auf die freue ich mich schon, weil ich nur von dem Original nur Band 4 habe. Da machen wir überhaupt auch Podcasts zu, also wenn hier wieder so eine komische Twitter-Anfrage kommt. Wir machen auch Podcasts zu den allen Kaito Kid Bänden und zu den neuen Conan Bänden und zu den Filmen natürlich. Also alles, was in Deutschland rauskommt, wird bei uns hier eiskalt behandelt. Also wir haben doch schon einen Podcast über alle Kaito Kid Bände gemacht. Ja, wir müssen die Neuauflage nochmal besprechen. Weil der ja so viel anders ist. Was? Ich war noch gar nicht dabei. Das kommt natürlich dazu. Was hat sich verändert? Siehst du? Ich muss keinen Arschloch mehr runtermachen. Bam. Nein. Oh. Ja. Hab gar nichts gesagt. Hate is gonna hate. Also, machen wir dann chronologisch weiter? Oder, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Also, oder wo warst du jetzt gerade? Ich wollte jetzt gerade mal ein bisschen was anderes erzählen, aber es ist egal. Also ich kann noch mal ein bisschen was vom Anfang erzählen. Ja, genau. Wir hatten damals wir hatten die damals ja alle nummeriert, Nummer 1 bis Nummer 30, und wir hatten zwischendrin noch ein paar besondere Podcasts, die sogenannten, wir hatten einen Spoiler-Cast zu Band 67, ist ja fast schon lächerlich heutzutage. Spoiler. Band 67, Kevin, den kennst du auch schon. Ja. Da war ich mit Moni allein und wir hatten einmal den Band 67, der damals gerade in Japan erschienen ist. Also ihr müsst euch mal vorstellen, das ist schon Ewigkeiten her, ja. Erschienen ist, hatten wir auch unter die Lupe genommen. Dann hatten wir auch einen Sondercast zu Band 1, wo wir mit Jan, unserem Special Guest, der überhaupt die bei uns im Forum die sehr geniale Theorie vertritt, dass irgendein unwichtiger Charakter der Boss ist, Statist 395. Hinter. Ein paar ersten Bänden, dieser alte Mann, ne? Ja, genau, der Kaneshiro, sonst was. Genau, an die Theorie kann ich mich erinnern. Die war eigentlich relativ einleuchtend. Die war gut, aber... Welcher alte Mann? Genichi Kaneshiro, der Softwareprogrammierer einer Firma. Genau, da wo sie alle hinter diesem, hinter diesem Virus her waren. Baron der Nacht. Baron der Nacht. Genau, wo der eine Kerl auf der Statue aufgespießt wurde. Und wo Conan runtergeschubst wird in den Pool. Genau. Dramatisch. Genau. Und da ist ja dieser blinde Mann, der nur auf blind tut. Und den hält dieser User für den Boss der Organisation. Letztlich scheint er... Ich weiß nur noch, dass der so ein... Genau. So ein perverses Spiel irgendwie entwickelt hat. Ja, genau. Der hat irgendwie so ein sympathisiert mit jungen Damen. Das war auch irgendwie Inhalt seiner Software, die dann gehackt wurde oder so. Junge Damen? Aber genug. Ich weiß, klar, Kevin, das ist auch so klar. Auch angemerkt, im Forum gibt es ja auch einen Benutzer, der als Organisationsexperte bezeichnet wird. Wer kennt ihn noch? Ich. Den hatten wir irgendwann in einem Special-Podcast, ja. Das weiß ich noch. Das ist der Jan, der im Special-Podcast... Ja, meine Güte, schmeißt doch nicht mit Real-Namen um dich, ja? Richtig. Jetzt haben wir die Lücke wieder geschlossen, der Kreis ist perfekt, ja. Wir können weitermachen. Der ewige Kreis des Lebens, ja. Ich möchte mal kurz was zum Podcast 3 einwerfen, Ei Halberer. Das war auch ein ziemlich interessanter Podcast, nicht nur, weil ich da mit Christian, Moni und Sarah zusammen dabei war, wie wahrscheinlich nicht mehr weiß, aber wir hatten damals die Synchronsprecherin von Ei Halberer angefragt, ob sie nicht bei unserem Podcast mit dabei, also die Deutsche angefragt, ob sie nicht mit dabei... Oh, Andrea Katrin Löwe. Genau, die war es. Wie viel der Name gar nicht. Ja, das erinnere ich mich noch. Die hatten wir angefragt, ob sie dabei sein möchte, aber wir hatten und keine dann? Antwort bekommen. Und dementsprechend haben wir den Podcast alleine gemacht. Wie habt ihr Kontakt auf per E-Mail natürlich. E-Mail. Sie ist eine Frau. Erstens. Zweitens, E-Mails sind veraltet. Hallo, das war 2010. Okay. Das ist Jahre her. Da waren E-Mails noch in. Das ist eine andere Generation, eine andere Zeit. Leute, da gab's gerade erst Touch-Handys. Oh Gott. Moment, da war das iPhone 3 schon. Da war mein Flop-Handy auch noch in. Da waren wir auch noch viel zu fail und tatsächlich. Da kannte ich keinen von euch so richtig. Mittlerweile kenne ich euch 2 Jahre. What? Tschüss. Nein, Moment, 2010 war doch dann auch der erste Japan-Tag. Ja, Japan-Tag! Okay, Entschuldigung. Der war toll. Oh, ich durfte nirgends hin. Stimmt, da hatten wir auch einen Livecast. Oh ja, der Livecast. Ne? War das? Na, mit dem Fang. Was heißt live? Wir haben uns da alle auf der Wiese zusammengesetzt am Rhein und hatten irgendwas random in Christians Notebook-Mikrofon reingesprochen. Und da ich weiß noch, wie wir alle und dann plötzlich vor Lachen umgekippt sind, als Kevin... ein anderer Kevin als du, mitten im Podcast, noch alle waren gefüllt, so 2 Sekunden still und er brüllt ins Mikro, hallo, und wir kippen alle um. Wir haben auch Fangen gespielt mit Michael und keine Ahnung. Weil sie mir mein Handy geklaut haben. Oh, eine Klassenkameradin fragt mich, ob ich auch eine Convention will. Ich liebe Klassenkameraden, die Animes mögen. Dass wir überhaupt auf die gleiche Wiese, auf der wir sowieso jedes Jahr sind. Also, ja, sehr interessant. An dem Treffen war doch auch Viper beteiligt, der ehemalige Administrator des Wikis, richtig? Nee, das war ein Jahr vorher. Das war der langweilige Japan-Tag. Ja. Genau, da ist jetzt niemand mehr aktiv von denen, die da sind. Also, ich noch, aber sonst... Also, ich fand so ein schnuckeliges Treffen, so einen kleinen Kreis, war auch nicht schlecht, ne? Ja, natürlich, war ganz gut. Aber das ist jetzt hier heute nicht unser Thema. Wir schweifen heute die ganze Zeit ab, ich merk's schon. Egal. Wir haben auch eigentlich gar kein Thema. Wir waren doch bei der Anfangszeit, warst du doch. Was hatte ich dann noch erzählt? Die Statistiken, wer bei wie vielen dabei war oder irgendwie so. Ja, das wollte ich noch später machen. Ich wollte erstmal was erzählen. Ja, okay, dann mach mal weiter. Zum Beispiel aber die hat er doch fertig erzählt. Nein, es geht immer weiter. Die Geschichte ist unendlich. Da hatten wir auch einen Podcast zu, die unendliche Geschichte. Ja. Ob David Conan mal enden liegt wird. Liegt Solingen noch im VR? Entschuldigung. Wir hatten auch mal die Suche nach dem Big Boss. Da dürfte sich Manuel, glaube ich, noch gut dran erinnern. Ja, das war nämlich mein erster Podcast. Das weiß ich noch. Genau, im Mai 2010. Und zu der Theorie stehe ich auch immer noch. Welche Theorie war das denn? Ich stehe zu der Theorie, dass der Big Boss irgendein Politiker ist. Also, ich bin mir nicht sicher, wer es ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Politiker ist, der versucht, dadurch Macht zu erlangen. Also, dass der Boss Interesse am politischen Leben hat, ist ja zweifelsfrei. Man sieht es ja an den Aufträgen, Attentäten. Deswegen, darauf habe ich ja das gestützt. Ja. Ja. Stimmt, gab ja auch den einen Organisationsfall mit ADP und so. Genau, den meinen wir, oder? Und nicht zu vergessen, den ermordeten Politiker mit dem Leuchtkranz, genau. Also, als Pisco hochgeschossen hat und leider ihm ein Fehler unterlaufen ist. Leider, ja. Ja, bedauerlich. Wir hatten auch noch zum Beispiel auch ganz andere Podcasts, zum Beispiel Auswirkungen von illegalen Plattformen. Da haben wir einmal besprochen, was denn illegale Plattformen wie damals noch Mega Upload. Mega Upload. Für Auswirkungen haben auf die Anime-Szene und das war zum Beispiel so ein Off-Topic-Cast. Wo es eigentlich gar nicht um Conan ging, aber wir hatten es trotzdem besprochen. War das nicht auch in Zusammenarbeit mit der Anime Copyright Allianz oder wie die auch heißen. Die gab's damals, noch gar nicht. Also wir waren davor da. Ja. Wir hatten das schon immer gewusst. Wir waren zuerst da. Erster. Wir hatten aber auch zum Beispiel zum zum Fall mit dem Hund, mit dem Dämonenhund, damals einen Podcast gemacht, oder auch zum London-Fall, als er gerade in Japan veröffentlicht wurde, hatten wir einen Podcast gemacht. Oder auch ganz aktuell beim ersten Auftritt von Masumi Sera in Japan hatten wir einen gemacht, der jetzt ja gerade wieder aktuell sein dürfte oder immer noch. Sowas hatten wir zum Beispiel auch. Wir hatten auch mal jeweils alle diese Fälle haben wir dann nochmal in den Band-Themen-Podcast zu den Bänden haben wir die nochmal nachbesprochen auf Deutsch. Und da kann man auch gern reinhören. Also kann man sich aussuchen. Da gehen die natürlich jetzt seit neuestem immer unter, diese besonderen Themen-Podcasts. Wir hatten ja das erste Mal einen Podcast zu Band 67 gemacht. Und seitdem ist ja schon Tradition bei uns, immer einen Podcast zum neuesten Band herauszubringen. Und es wird natürlich auch bei Band 74 wieder so sein, dass wir da alles mal unter die Lupe nehmen, wie gewohnt. Unsere Qualitätsansprüche haben sich im Laufe der Zeit natürlich geändert und sind höher geworden, aber das macht natürlich nichts. Wir hatten aber zum Beispiel auch mal im Forum abstimmen lassen, was denn für einen Podcast, was für einen Podcast wir aufnehmen sollten. Da gab es, glaube ich, zur Wahl zu Goshu Aoyama, über die Sportarten Detective Conan und eben die Verbindung Sato, Takagi und Shiratori. Und da ist dann herausgekommen, dass wir Sato, Takagi und Shiratori machen sollten und haben die dann als ConanCast 17 damals aufgenommen. Oh je. Fand ich sehr interessant, das so zur Wahl zu stellen. Könnten wir vielleicht mal häufiger wieder machen. Ja, stimmt. Wir hatten damals versprochen, die anderen Podcasts auch noch herauszubringen, also zu Sportarten und zu Goshu Aoyama. Haben wir bisher nie gemacht, sollten wir vielleicht nochmal tun. Wir hatten auch damals den 22. Podcast, die OVAs 1 bis 5, mit Manuel und Christian hatte ich die besprochen. Ja. Und wir hatten gesagt, wir machen noch die OVAs 6 bis 10. Das ist mittlerweile seit Ewigkeiten dazu, dass wir das mal wieder machen. Das ist mittlerweile 2 Jahre her, aber wir haben es nicht vergessen. Das können wir ja schon bis 12 machen, oder? Ja. Naja, wir hatten 1 bis 5 gesagt, weil es damals nur 10 gab, und hatten wir gesagt 1 bis 5 und 6 bis 10, aber es hat nicht so ganz geklappt jetzt, weil es eben mehr geworden ist. Naja. Womit man nie hätte rechnen können. Wir hatten auch die Realfilme im Überblick. Mittlerweile sind es ja nicht nur 2, sondern auch 3. Und eine ganze Serie auch schon dazu. Also von daher könnten wir da auch mal wieder angreifen. Hatten wir nicht was zur Realfilmserie mal gemacht? Das müsste ein News-Podcast gewesen sein. Also zu den Realfilmen hatten wir was gemacht, aber nicht zur Serie. Also, echt? Okay. Ich glaube nicht, soweit ich weiß. Wir haben auf jeden Fall auch jedes Jahr einen zur Frankfurter Buchmesse, einen Podcast. Da werden dieses Jahr auch wieder, wir hatten das vorher schon besprochen, vor dem Podcast, da werden sicherlich auch wieder einige dabei sein. Ich glaube, Sarah und Moni kommen auch. Von daher dürfte es auch wieder voll werden bei dem Podcast. Gerade der am nächsten dran wohnt, ist nicht da. Ja. Wir hatten aber auch zum Beispiel Podcast zu den Charaktercontests bei uns im Forum. Zu den Sonderbänden, zu den Openings und Endings, zu der hier kommt bei Viva eben. Jetzt ganz aktuell von Goshu Aoyamas Kopf ins deutsche Fernsehen. Den fand ich super. Der Wandel der Zeit. Kaido Kid in den Kinofilmen 3, 8 und 10. Keine Ahnung was, also wir hatten alles Mögliche schon fast durchgesprochen und daneben natürlich auch die News-Podcasts, wo wir immer auf die aktuellen Ereignisse eingegangen sind. Und bisher sind das insgesamt schon 72 Podcasts, muss man sagen. Also es ist schon eine erstaunliche Zahl, fast so viele, wie es Bände in Deutschland gibt. Wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, gibt es sogar so viele wie Bände in Deutschland, also 73. Das ist erstaunlich. Und mal von diesen 72 Podcasts ausgehend, das ist ein roter Faden hier heute, kann ich mal sagen, wer am häufigsten dabei war, also die Frage ist natürlich ein bisschen doof. Jedes Mal war aber niemand dabei. Ja, genau, also auch ich habe Podcasts, wo ich nicht mit dabei war. Das sind an der Zahl 3 Stück. Nee. War der Podcast 11. zu Episode 345, da waren Christian und Manuel auf sich allein gestellt. Das war der zweite Podcast von Manuel. Ungeordnet, aber irgendwie witzig. Aber ich hatte da einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Ich musste mir das Setting für den London-Fall anschauen. Absolut. Und dementsprechend konnte ich da leider nicht mit dabei sein. Das stimmt. Auch bei Podcast 13, FBI und CIA, war ich nicht mit dabei. Und der letzte war dann... Der zu den Realfilmen. Da war, genau. Da war ich und... Wer war das noch? Basti war noch mit dabei. Der hatte auch mal... Genau. Ich glaube, das war sein einziger Podcast, oder? Ich weiß gar nicht. Oder zwei, drei war mit dabei. Ja, ein oder zwei, so circa zwei Podcasts war der dabei. Und da war ich und er waren da alleine und haben den alleine geschmissen. Genau, das ist immer sehr schön. Also immer, wenn ich nicht dabei bin, machen das irgendwie Christian und Manuel das gemacht. Und hast du denn schon deine bisher anhaltende Serie jetzt gezählt? Also wie lang seit dem letzten Mal? Meine Serie seit Podcast 20, also das dürften dann die restlichen 53. Themen-Podcasts, also 30 sein. Und dann, ja, 53 müssen das sein. Ja, kannst einfach 20 abziehen, stimmt natürlich ja. Auch. Macht's einfacher. Ja, dann am zweithäufigsten dabei, das ist natürlich jetzt, also am zweithäufigsten dabei ist sogar Marcel, der hat das geschafft, Christian noch zu verdrängen, mit 35 Ausgaben, das erste Mal eben Anfang 2011, bei den Kinofilmen auf RTL 2. Ach, das echt? Ich dachte jetzt, es wäre ein News-Podcast, wo ich das erste Mal dabei war. Das kann natürlich auch sein. Die habe ich nicht in meiner Liste mit einbezogen. Dementsprechend war auch Clemens bei Spekulationen über Shuji Akais Tod hinaus erstmal mit dabei, aber da in etwa müsste es gewesen sein, Anfang 2011, also in der zweiten Staffel bist du mit dabei und jetzt halt auch in der dritten eben und vierte natürlich hoffentlich auch. Gerne, ich bleib im Anschluss, ja. Ja, häufig war auch dabei Christian mit 27, also hatte ich bei Marcel schon gesagt, also ich habe 69 Ausgaben, Marcel 35, dann kommt Christian mit 27 Ausgaben, war natürlich seit Anfang an mit dabei und aktuell ein bisschen weniger. Der hat, glaube ich, nach dem Umbruch ist er seltener mit dabei gewesen, aber früher waren die Podcasts mit ihm doch sehr unterhaltsam, vor allem auch die Autos, muss man sagen. Weil Chris eben Chris ist. Ja. Oh ja. ja. Sehr häufig war auch noch dabei Manuel, dann auf Platz 4 schon mit 15 Ausgaben oder jetzt eben 16. Die erste war eben, hatten wir gerade eben schon besprochen, die Nummer 10 auf der Suche nach dem Big Boss. Danach kommt dann schon Moni gleich auf mit Clemens. Voll 10 der Moff, Ausgaben. Also. Wie soll man Sarah wir sacken? Und dahinter dann gleich Sarah mit 9 Ausgaben. Also, das erste Mal war ja der schlauste Ermittler der Serie, hatten wir gerade eben auch schon besprochen. Und dahinter kommt dann endlich Kevin mit. Ich bin der Schlimmste! Stargast. Ja. Ist ja auch kein Moderator, ist nur ein Stargast. Mit 8 viel? Ausgaben. Ich hab dich geblitzert! Ja, na, aber siehst du, ich wäre fast. Ich wäre natürlich wenig öfter dabei gewesen, aber dann kam Kevin und hab mich ersetzt. Okay, irgendein unsinniges Ranking einfach mal reinwerfen und alle sind. Ich denke, das wird uns alle sehr motivieren. Alle aufeinander aufhetzen, klar, warum nicht? Ja, zudem gab es auch noch einige, die ein bisschen seltener mit dabei waren. Es gab zig Gäste, die in allen Podcasts mit dabei waren. Das ist echt unglaublich. Also, wir hatten zum Beispiel ganz aktuell in einem News-Podcast war Hanna mit dabei. Dann hatten wir Olli. Olli Kodo. Da war ich auch dabei. Olli Kodo war natürlich auch sehr oft mit dabei. Und Olli, Der ist in letzter Zeit häufiger mit dabei. Dann, Grüße aus Scotland. Der Dus. Ja, Dus aus Bayern. Und Korab war auch mit dabei. Und alle möglichen Sprecher. Auch bei der Buchmesse und so weiter haben wir immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten das besprochen. Und das ist einfach immer wieder eine Erfahrung wert. Auch Christoph, unser ehemaliger Wiki-Inspektor und Moderator bei uns im Forum, war auch bei zwei Podcasts mal nur mit dabei. Also ist in der Liste so gelistet. Ich glaube, der war aber viel häufiger mit dabei. Also keine zweimal Ahnung. Ist mir untertrieben. Den treffe ich voll der oft. War auf jeden Fall auf jeden Fall bei den Wiki-Jubiläumsausgaben. Gefühlt war der fünfmal mit dabei, muss ich sagen. Also beim Wiki-Jubiläum, das hatten wir auch im Podcast mal gemacht, zum dreijährigen Wiki-Jubiläum, ist jetzt fast schon 5 Jahre fast schon. Hey, hey. Ja. Also bei 5 Jahren muss man aber auch wieder mal anpassen. Da kommt natürlich auch ein Podcast, also ganz klar. Ja, also es gibt zig Leute, die mit dabei waren und das ist einfach immer genial, mit anderen auch mal über was zu sprechen. Die meiste Abwechslung gab es jetzt beim Podcast zu Viva letztens. Mit Dustin, Julian, Lukas, Pascal waren 4 Sprecher mit dabei, die sonst nicht mit dabei sind. Überhaupt auch Dustin und Pascal aus dem Bisa-Cast, der mich ja dazu animiert hat, auch einen eigenen Podcast zu erstellen. Und ja, das war auch unser Partner-Podcast zusammen mit einem anderen Podcast, der uns aber irgendwann mal die Partnerschaft gekündigt hat und der aus diesem Grund hier nicht erwähnt wird. keine Freunde mehr. Ja. Steht der Bisacast eigentlich noch? Der Bisacast wurde irgendwann mal beendet, weil die Moderatoren keine Zeit mehr hatten und die Rückmeldung an den Podcast zurückging. Seither gibt's aber den Bisacast 2.0 neu aufgelegt praktisch, mit anderen Sprechern, also komplett neu, neue Website und allem möglichen, also ja, da mein Interesse für Pokémon nachgelassen hat, höre ich da auch nicht mehr rein, aber ja. Vielleicht wäre auch ganz gut ein Verweis auf unsere amerikanischen Kollegen zu geben, denn die machen ja auch etwas, ne? Ja, es gibt einen amerikanischen Podcast zu Detective Conan, der bei Detective Conan World erscheint, also .com, Kim.com, nee. Da haben wir wieder den Kreislauf zu Mega-Upload geschlossen. Also. So ein Scheiß. Okay. Das ist halt der fast Gott- und WL-Niveau, muss man sagen, also. Ja, irgendwie schon, ne? Also, da könnt ihr auch noch verweisen, seit diesem Jahr gibt's den Podcast Gott und WL, wo Kevin und ich ein bisschen off-topic reden. Drei Ausgaben bisher ja, nur. Einfach nur Scheiße, ja? Einfach nur Scheiße. Rumänien, oder was war das? Ja, genau. Oh, der war richtig herrlich. Um jetzt aber nochmal vorzuführen, was Clemens gerade eben ansprechen wollte, es gibt einen amerikanischen Podcast von Carpet Crawler, der Josh heißt der, der veröffentlicht den Podcast immer als Moderator und hat dann auch diverse Gäste mit dabei. Wir wollten mal eine Co-Produktion mit denen machen, hat bisher aber nicht geklappt. War sehr schade, ich hoffe, das wird nochmal wieder was. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal reinhören, wenn ihr denn der amerikanischen Sprache mächtig seid, also der englischen Sprache eigentlich. Ja, der amerikanisch-englischen Sprache, also es ist ja amerikanisches Englisch. Ja, soweit ist es, denke ich, verständlich. Also das Jody-Englisch, nicht das James-Englisch. Genau. Sozusagen, ja. Je nachdem. Seit wann Spliss? Nein. Okay. Übrigens auch schon im letzten Podcast erwähnt. Könnte zum Running Gag werden. Stimmt, das machen wir als Running Gag. Nächstes ein Mal Running dann. Gag, den man als Running Gag bestimmt, ist kein Running Gag. Apropos Running. Was? Ich hab apropos gar nicht Running Gag. Wir hatten ja zwischendrin am Ende aller Themenpodcasts immer ein Next Conan Casts Hint, der mittlerweile aber nicht mehr produziert wird. Vielleicht sollten wir das mal wieder. Weil der Produzent gekündigt wurde. Ja, leider gibt es andere Produzenten des Conan Animes und deswegen müssen wir umstellen. Nein, könnte man vielleicht mal wieder einführen, ich weiß nicht, wir könnten einfach irgendwie. Egal. Nee. Dann gebe ich euch aber den Tipp, versucht nicht diesmal wieder das alle zusammen zu sprechen, weil ich weiß ja dann nur so, okay, jetzt alle. 3, 2, 1 und dann hat es nie geklappt, weil niemand irgendwie das Wort da ausgesprochen hat. Das ist eine Hintergrundgeschichte, ja. Also, wir hatten das dann immer so gemacht, dass wir das einzeln alle aufgenommen haben im gleichen Tempo. Das klang dann ziemlich synchron, wie ihr vielleicht nochmal reinhören könnt. Ja, naja. Ich versuche mich gerade erfolglos in dieser Treffen einzutragen. Wie mache ich das? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, müssen wir nachher mal gucken. Kalender! Achso, das User-Treffen auf der Frankfurter Buchmesse. Da bin ich am dabei. Samstag, 13. Oktober, ihr könnt mich gerne anschreiben. Irgendwie, also mich Twitter auch. Bin ich als Nachtgott da, da könnt ihr mich anschreiben. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch eine E-Mail an ps@detektivconan-wiki.com schicken oder in die Kommentare dieses Podcasts oder ihr schickt uns Rauchzeichen oder. Ihr nehmt euer Klapp-Handy und schreibt mich an und keine Ahnung. Aber was. Keine E-Mails, die sind out. Stimmt, die E-Mails sind out. Also meine E-Mail-Adresse habe ich gerade eben nicht erwähnt. Nee, hat er nicht. Twitter Nachtgott, einfach Twitter. Oder ihr schreibt uns auf unsere offizielle Facebook-Seite. Ach genau, das ist ja. Auch ein Running Gag von mir überhaupt, muss ich sagen. Also es ist ja eigentlich kein Running Gag. Also dass ihr am Ende jeder Ausgabe immer unsere Kontaktmöglichkeiten erwähnt, das ist schon. Ja, am Ende, ja, ja. Nein, aber die kannst du schon auswendig, ja. Oder? Genau, auf Conan News auf Facebook stimmt, oder Twitter. Kann ich auswendig. Oder Nachtgott auf Twitter. Oder ich auf Twitter. Oder und dann kommt noch das, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Genau. Ja, genau, das kommt auch immer. Ja. Ja. Wir hatten ja früher auch mal einen Animax-Account, der ist allerdings nicht mehr da. Da habe ich, glaube ich, irgendwie 10 Ausgaben lang darauf verwiesen. Obwohl es ihn gar nicht mehr gab, aber es ist egal. ja. Wir haben eigentlich auch einen YouTube-Account, wo wir immer Outtakes hochladen haben. Sarah, was auch hier. Also seit zig Ausgaben haben wir gar keine Outtakes mehr. Wie ihr vielleicht auch wisst, die werden dann immer ans Ende rangehängt. Ja, als Outro einfach. Ja, ne? Das kommt immer ganz cool. Zum Beispiel letztes Mal hatten wir das mit Clemens. Das kam ziemlich gut an. Oh ja. Achso, mit dem Ausdrücken oder Pause ja, oder ja, so. Ja, genau. Also wenn ihr keine Concast hört, einfach mal das Ende anhören und dann findet einfach mal das Ende hören. Ja. Es und wenn lohnt ihr das Auto haben wollt, auch Gott und WL anhören, da es lohnt sich auch. Das ist komplett, das lohnt sich ganz. Das ist komplett sinnlos. Ja. Okay, jetzt habe ich eigentlich den Kreis geschlossen. Ich habe alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Ja. Vielleicht von Clemens Seite noch irgendwas. Ich glaube, ich habe hier irgendwas vergessen. Oder von Marcel. Oder von euch anderen hier. Irgendwas Sinnvolles. Euch anderen hier. Ja, ich gehe. Tschüss. Das war ja auch eine Premiere neulich, als Kevin in der Hälfte eines Podcasts sich verabschiedet hat. Stimmt, das war eine Premiere. Das gab's ja nicht so häufig. Einfach so, mittendrin weg, einfach so. Da weiß ich noch, als wir beim Japan-Tag dieses Jahr drüber gesprochen, als wir mit Olli unterwegs waren und hatten ihm das als Weltneuheit verkauft sozusagen. Ja, also zur Bankfreude. Also, ja, genau, genau. Also so lange ist das doch gar nicht her. Ja, ich bin mittendrin einfach aus. Ja, boah. Wir hatten nicht gesagt, was es ist, wir hatten nur gesagt, es ist spektakulär. Ist ja auch erst 3 Monate her. Ja, genau, also ja, trotzdem. Ja. Gut. Ich glaube, das war's auch soweit von den von der Geschichte des Conancasts. Ja, ihr seht schon, wir sind ganz langweilig. Weiß ich auch, Clemens hat bestimmt noch was zu erzählen, oder? Komm, Clemens. Na los. Kriegst du wieder Applaus, nee. Am ersten Film. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, kriegt der Philipp einen Applaus, weil er yay immer fast dabei ist. Okay. Und sich so viel Mühe gibt. Yay! Ja, ja, danke, danke. Bitte. Am Ende gibt's Kuchen, ne? Ja. Ja, also ich würde eher sagen, das war's mit den Informationen am Rande und die historische Entwicklung war noch nicht ganz zu Ende. Also wir waren ja beim Anfang, ja? Und ja, die Entwicklung, also ich meine, diese Entwicklung zu dem Philipp Marcel Duo, vielleicht hat ja Marcel noch etwas dazu zu sagen, wie sich das so entwickelt hat. Ich meine, das war ja genau, da kann ich auch was zu erzählen. Du gibst mir das Wort wieder in die Hand. Ja. Weil ich gebe das Wort überhaupt sehr ungern aus der Hand, wenn ich hier so Podcasts mache, muss ich ehrlich sagen, ist egal. Es gab auch diverse Podcasts überhaupt, wo gar nicht ich der Hauptmoderator war, sondern wo zum Beispiel auch Christian angefangen hat zu moderieren, also mit der Anmoderation, was? Ganz früher, weil ich da keine Lust zu hatte. Das ist ziemlich komisch. Das kennt ihr. Mittlerweile machst du mal so wenig, dass du das immer ja, das, aktuell. Das weiß ich noch. Ich habe keine Lust. Christian, mach du das mal. Das kennt ihr wahrscheinlich aktuell ja nur aus den Conan-Quiz-Ausgaben. Überhaupt auch ein Meilenstein unseres. Da war eine Ausgabe, die war so. Da kann Clemens dann noch drauf eingehen. Okay, ich möchte erst das andere noch ausführen, wenn ich noch weiß, okay, was das war. Na gut. Ich weiß es nicht mehr. Was wollte ich gerade eben erzählen? Wie du und Marcel zu Amber Du gekommen seid. Genau. Also Marcel war ja früher der Redakteur in unserem Newsblog neben mir. Überhaupt könnt ihr, es war neulich eine Frage von Kevin, ihr könnt auch gerne im Newsblog registrieren und dann dürft ihr auch selber Artikel dort schreiben. Also es ist nicht so, dass wir das nur machen. Ihr könnt auch selber dort Artikel verfassen und diese dann uns vorlegen, damit wir die veröffentlichen können. Also wir müssen natürlich nochmal drüber gucken, damit nicht jeder Müll veröffentlicht wird. Generell könnt ihr gerne Artikel schreiben. Wir sind auch da auf jeden Fall immer sehr dankbar. Überhaupt auch könnt ihr gerne beim Podcast immer mal mitmachen. Also ich bin immer sehr froh, wenn jemand außer der Reihe mal beim Podcast mitmachen möchte, könnt ihr mich gerne mal anschreiben oder sonst was. Also auch alles in die Kommentare hier oder sonst wie per E-Mail. Genau. Nein, E-Mail nicht. Also auf jeden Fall bin ich immer sehr dankbar, wenn da jemand mitmachen will. Ist manchmal auch ein bisschen komisch, weil einige Podcasts wollen wir mal aufnehmen und dann sind mal zu wenige da und dann müssen wir es doch verschieben und so weiter und so fort. Ist ein bisschen kompliziert. Aber jetzt zum eigentlichen Dings, wie Marcel hier mitgemacht hat. Ich glaube, das weiß er selber auch eigentlich am besten. Ich hatte ihn angeschrieben, weil er Redakteur bei uns im Newsblog war, aber nicht mit Lust hat, beim Podcast mit dabei zu sein. Hat er irgendwann gesagt, oder ich glaube, er hat sogar spontan gesagt, dass er gerne mit dabei wäre. Dann habe ich ihm gesagt, dass wir sowieso eine Umstellung im Blog haben wollen und dass er dann Anfang 2011 dabei sein kann und so ist dann auch gekommen, dass er ab 2011 dann dabei ist. Die Umstellung war damals überhaupt, dass wir unsere Conancast-Webseite. Wir hatten nämlich eine eigene Conancast-Webseite, conancast.de. Ach ja, ich erinnere mich. Ach, ja. Und die hatten wir dann eingestellt und mit dem Newsblog wieder, also wir hatten ganz früher hatten wir den Conancast als Unterrubrik im Newsblog. Dann hatten wir die eigene Conancast-Webseite eröffnet, die sich dann allerdings als so unrentabel herausgestellt hat, dass wir den wieder in den Newsblog integriert haben, weil es natürlich auch Sinn macht, dass wir dort News mit den News-Podcasts verbinden und so weiter und so fort. Es waren immer doppelt und dreifache Verweise und so weiter. Und seitdem ist es wieder alles auf dem Newsblog, detektivconan-news.com. Ja, und seitdem ist dann Marcel mit dabei. Und jetzt habe ich den Punkt 10 Minuten lang ausgeführt, den Clemens nur kurz umreißen wollte. Ja, danke. Ja, hast du aber gut geschildert. Also ich weiß selbst nicht mehr genau, wann ich genau das erste Mal dabei war. Ich dachte eigentlich bei so einem News-Podcast. Ich weiß es auch nicht. Ich habe den nur bei den Themen-Podcasts jetzt nachgeguckt. Von daher könnte es auch gut ein News-Podcast gewesen sein. Also ich will mich da nicht festlegen. Ja, ich weiß nur, ich habe mich halt im Newsblog immer am Anfang sehr um die Episodenartikel mal gekümmert. Ich glaube, dann hattest du mich angesprochen, ob ich nicht mal auch dabei sein könnte. Dann habe ich ja mal was beizutragen gehabt über die japanischen Episoden und so. Ich glaube, dann ging das so los damit. Ja, genau, weil Christian eben nicht immer Zeit hatte und wir dann eben sehr hinterher gehinkt haben. Nee, so. Clemens darf gerne mit der Geschichte weitermachen. Unser roter Faden Clemens heute. Die Odyssee des Conancast. Da kommt er langsam schon zu seiner eigenen Geschichte, muss man so sagen. Also im September 2011 ist Clemens dann dazu gestoßen, also spätestens. Und ja, dann... Ja, ich im Oktober. Genau, also du bist dann später, Kevin. Und dann hatten wir eben unser Team sozusagen. Seitdem gibt es immer wieder ein paar Leute, die mal dabei sind, aber eben nicht immer Zeit haben. Ist natürlich auch praktisch, wenn man genug Moderatoren sozusagen hat, dass man dann immer auf ein paar zurückgreifen kann. Heute sind es ganze 7 Stück. Nochmal der Rekord hier, also genial. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Clemens noch was erzählen möchte, also... Falls nein, ich bin nämlich froh, dass ich hier bin, weil eigentlich müsste ich in Horb stehen von 11 Uhr bis 20 Uhr und dumme Menschen, die kein Internet haben, über meine Ausbildung informieren. Hm. Ah. Und jetzt machst du das sonst. Random Informationssache. Muss das sein. Schließe. Ja, auch das manche ist unser Menschen Kast. Haben keine, hä? Man merkt, wie organisiert das ist. Soll ich da mal drauf sitzen? Ja, also total... früher! Ja, ich kann noch mal was erzählen. Was, früher, bei den ersten Podcasts, hab sogar nicht ich die Podcasts geschnitten, sondern Christian hat die Podcasts damals geschnitten. Ich hatte noch, ja, ich weiß noch. Ich hatte noch mehr Aufgaben abgegeben, Kevin, so war das. und seit er nicht mehr so häufig dabei ist, übernehme ich das. Ich hatte zwischendrin auch mal ein paar Mal geschnitten. Früher war es auch mal so, dass wir ganz viel geschnitten haben. Also bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie daneben ging, hatten wir gesagt, Cut und nochmal und hier wird nochmal geschnitten und da nochmal geschnitten. Das war so eine Riesenarbeit, das alles zu schneiden. Und heutzutage ist es eigentlich so, dass wir eigentlich nur aufnehmen und das alles veröffentlichen und alle Äs und Ö und Hm und die random Information, die also da drin behalten. Wobei ich aber einmal einen Take, bevor ich ihn dir geschickt habe, bearbeitet. Ich habe irgendwas von mir entfernt. Ich weiß nicht genau, mehr was. Genau, also manchmal schneide ich auch irgendwas raus, aber das ist dann wirklich ganz, ganz grob, dass man da einfach nur so rüberfliegt. Ja, ja, und ja. Wenn, also, keine Ahnung was, wenn, ja, keine Ahnung... Ja, genau. Irgendwas Unvorhergesehenes kommt, genau so. Unvorhergesehene ja, ja, ja. Geräusche, wenn ich hier was trinke im Podcast, das ist überhaupt auch immer ganz komisch. Ich komme nie dazu, irgendwas zu trinken, ich also habe immer einen ganz trockenen Mund nach dem Podcast, das ist ein paar Hintergrundinformationen. Ich habe jetzt schon... hier unten liegt ein früher Spot. Ging das immer, da bin ich manchmal ein bisschen froh, wenn einige mal ein bisschen länger was sprechen, dann kann ich auch mal was trinken zwischendrin, aber es ist leider fast so gut wie nie ich der Fall. Ich habe jetzt schon zwei Gläser Tee getrunken. Du lässt es nicht zu Wort kommen. Ich habe 2 Gläser Tee getrunken. Wer hat Bier getrunken? Tee getrunken. Schwarzer Tee. Like a lady. 4? Nee. Ach, so viel Wasser habe ich hier oben ich nicht. Ich habe Bier verstanden. Eieiei. Ach so. Ja, ich stelle mir auch manchmal so vom Podcast mal so ein Kakao hier hin und am Ende stimmt meistens nicht Bier drin. weil ich nicht getrunken habe. Das war ja auch mal ein... ein Outtake bei uns im Podcast, meine ich, hatte ich ja reingehängt. Ja, ja, genau. Und vor allem, was lustig war, war auch der Stuhl bei Marcel. Also wir hatten lange Zeit lang... Das ist ich. Oh, den kenne ich, glaube ich, noch. Ich habe seitdem gewechselt, ja. Ich weiß auch, ganz früh haben wir uns immer beschwert, weil Philipp so laut getippt hat. Ich hatte ja mein, um mal noch zur Geschichte zu meinem Mikrofon zu geben, ich hatte lange Zeit, in der Anfangszeit ein, mein Laptop-Mikrofon, das wirklich extrem rauscht. Das rauscht auch immer noch, weil es immer noch der gleiche Laptop ist. Mhm. Guck mal, mein alter Laptop hier, der schon die ganze Conancast-Geschichte hat er miterlebt. Mensch, das ist, dann hatte ich mein Headset, das ist jetzt mittlerweile aber auch kaputt, und jetzt habe ich ein Mikrofon hier, so ein professionelles, das Kevin auch hat, und ich weiß nicht, wer es noch hat. Ja, hallo, ich habe ja auch voll das professionelle Mikrofon, ja. Singster-Mikrofon. Mein Zings... Hallo, Singster-Mikrofon. Hallo, Singster-Mikrofon. Ich hatte ein Singster-Mikrofon und das ist ein Webcam-Mikrofon. Wow. Rückschritt, wow. Nein, das Lustige ist nämlich, mit Webcam klingt es nämlich besser als sonst. Sony, check this. Ich muss überhaupt sagen, wir kommen langsam, haben überhaupt kein Gesprächsthema mehr und kommen wieder ins Off-Topic. Nee, ich schon. Outro. Oh, Clemens, melde dich zu Wort. Hallo. Mir fiel spontan ein, dass es noch die Frauenquote gibt, die ja leider in vergangener Zeit zu 0% Sie tendierte in vergangener Zeit zu 0% oder war sogar 0%. Ich will immer eine Frauenquote teilweise in unserem Podcast. Ja, dann schreib mich doch mal an, verdammt! Ich bin 24 Stunden online! Ja, das ist vergraut. Das ist mein Tisch, das Thema Kaito-Kit. Ja, also ich bin ja auch für Frauen. Ja, okay. Ja, du sowieso. Also wir hatten ja mit Hanna zum Beispiel im News-Podcast neulich wieder eine Frau mit drin und da war ich auch dabei. Genau, da war Kevin auch mit dabei. Wisst ihr alle schon. Sonst haben eigentlich kaum Frauen in unseren Podcasts und das ist, kaum also Frauen, bis auf Sarah Frauen. Und Moni eben, das ist extrem schade, wie ich finde, und also wenn ihr weiblich seid oder genau, vielleicht auch männlich alle Frauen dieser Welt einfach und mitmachen wollt, dann könnt ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben, wir sind für alles dankbar und ihr könnt euch auch eure Meinung hier kundtun, also es ist gar kein so ernstes Thema wie sonst immer, aber lockere Runde. Das Problem ist nur, wenn ihr so ein Mädchen seid, was so ein typisches Mädchen ist und viel redet, ja, ihr werdet nicht so dazukommen, wenn Philipp euch alles wegredet. True story. True story. Jetzt ist er beleidigt. Nein, ich wollte Clemens das Wort überlassen. Ja, aber wie gesagt, also. Ich schreibe mich echt mal an, wenn irgendwas ist oder so. Ich habe eh immer Langeweile. Ich sitze eh immer nur vor dem Laptop und bin auf Tumblr. Und rede über... Quatsch, und weine über Dr. Who oder so ein Scheiß. Das ist grauenvoll. Ja, und dann twitter ich das und dann nerv ich alle. Und dann farbe ich das. Und dann retweete ich das. Ja, danke schön. Mach mehr Videos. Ich habe mich so verbessert in diesen 2 Jahren. Clemens, bist du noch da? Hast du noch irgendwas einzuwerfen jetzt? Sonst, ich merke unsere Zeit, also wir, da kann ich auch noch was zu erzählen, pass auf. Die Durchschnittszeit eines Podcasts. Also wir hatten früher immer Podcasts gemacht, die ungefähr 40 Minuten dauern sollten. Das hat eigentlich nicht so ganz geklappt in letzter Zeit. Wir nehmen immer bei News-Podcasts schon eine ganze Stunde auf. Und jetzt sind wir auch schon wieder eine ganze Stunde am Aufnehmen, ungefähr. Und es tut uns einfach leid, aber ich glaube, ihr ertragt das auch, wenn ihr jetzt ein bisschen länger hört. Das erinnert mich ganz, ganz leicht an Gott und Joel, ne? 14 Stunden, ne? Auf der Narren, ja. Okay, eine Viertelstunde. Monis Muffins warten und ich glaube, wir machen dann... War ich gerade eben nicht zu hören, als du mich gerufen hast? Ich glaube nicht, nein. So, dann jetzt bitte ich um Verzeihung. Ja, also da ich ja bemerke, wie die Situation ist, kann ich nur sagen, Happy Birthday News Podcast oder Conancast. Das war's. Ja, genau, oh yeah. Also wir haben hier überhaupt auch immer mit Happy Birthday to you. Wir hatten hier überhaupt auch mal mit manchmal mit Tonproblemen zu kämpfen, dass einige nicht zu hören sind, einige haben Roboterstimmen zwischendrin und so weiter und so fort. Das ist nicht ganz so, dass das hier alles immer glatt läuft und wir nehmen auch alle immer einzeln jetzt seit neuestem per Outer City auf und schicken uns dann die Tonspuren immer zu. Wir haben das ganz am Anfang. Ich erinnere mich an jemanden, also, das könnte man die Tonspuren auch mal erwähnen. Das haben wir früher immer so gemacht, in den Anfangszeiten des Podcasts. Irgendwann sind wir... Dann plötzlich Teamspeak. Ja genau, irgendwann sind wir auf Teamspeak umgestiegen, auf einen Teamspeak. Server, der lief von Christian überhaupt. Genau, aber genau, ich wollte gerade sagen, der lief ja mit Christian, da haben wir dann aufgenommen und jetzt sind wir wieder hier rauf umgestiegen. Genau, also wir sehen wir per Skype und Outer City auf und dann werden alle Tonspuren an mich geschickt. Ich schneide das dann zusammen und lade das dann am Sonntag immer hoch. Also jeden Sonntag ein neuer, also wenn es einen Connectcast gibt, kommt der immer Sonntag, das ist bei uns Grundregel. Und ja, es kann dann mal sein, dass einige Tonspuren nicht ankommen und dann hatten wir früher immer neu aufnehmen müssen und so weiter und so fort. Das machen wir natürlich jetzt heutzutage nicht mehr. Also wenn hier bei unseren 7 Leuten eine Tonspur fehlt, dann entschuldigt euch bitte, diese Person ist dann nicht zu hören im Podcast und Das ist ganz schön gruselig. Wo ich gerade lese. Das kann manchmal passieren, ja, also. Ich lese gerade Ton zum Sonntag. Das erinnert mich an das Wort zum Sonntag. Darf ich mal irgendwas Detektiv-Con-Relevantes einwerfen? Genau, Ich gucke gerade die aktuellen Spoiler. Ja, natürlich, Detektiv Con. Ja. weil die sind gerade reingekommen. Also Pfeil 834 ist jetzt in Chinesisch online. Oder japanisch. So, okay, ich würde sagen, bevor das hier noch ausartet in nicht gewollten Diskussionen, würde ich das jetzt hier mal beenden. So, hallo? Ich kann, ja, okay. Da will Clemens noch was sagen, wie immer, als Frage an Clemens. Er ist wahrscheinlich wieder nicht zu hören, von daher mache ich einfach weiter. Mit meinen gewohnten, also was wird natürlich am Ende des Podcasts noch kommen, das ist natürlich die dämlichste Frage. Ja, also, Philipp, ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, Conan News. Jetzt kommt's. Da kriegt ihr wöchentlich immer Hintergrundinformationen und außerdem werdet ihr immer auf die aktuellen Viva Conan, also Conan Folgen bei Viva hingewiesen. Ich. Da arbeiten Kevin und ich zusammen an diesem Account. Philipp ist nur Ich bin die Deko, ja. Und zudem haben wir noch einen Facebook-Account, facebook.com/connernews, einfach in die Adresszeile eingeben. Und ja, wo sind wir noch zu finden? Bei iTunes könnt ihr unseren Connectcast abonnieren. Da kriegt ihr immer die aktuellste Folge auf euer Apple-Produkt. Oder ihr könnt euch, auch wenn ihr kein Apple-Produkt habt, den Podcast bei uns im Newsblog hören. Oder auch bei Podcast-Plattformen wie podcast.de, podstar.de. Bald noch mal Amazon kaufen und ja, hier und... Genau, sozusagen könnt ihr... Habe ich was vergessen? Noch die dumme Frage wie jedes Mal. Ich habe nichts vergessen. Unseren Animax-Account gibt's nicht mehr. Unseren YouTube-Account, habe ich noch erwähnt, der wird von Sarah geführt. Hallo. Ich hab viele Pflichten, Conan, ja. Mein eigener YouTube-Account, Tumblr, Conan, Twitter. Conan News. Ah, Tumblr-Account also auch mal, aber den gibt's nicht mehr. So, egal. Ja, ich glaube, das war es dann auch und wird nicht rausgeschnitten. Genau, dann bedanke ich mich, dass alle hier waren und sage noch einmal Happy Birthday, Conan Cast und freue mich auf die nächsten 50 Podcasts, wo wir dann hoffentlich zusammen das 100. Jubiläum feiern können. Vielleicht wieder in 2,5 Jahren, dann haben wir 5 Jahre voll. Das wäre eigentlich ganz cool. Naja. Das wäre mit 2 Jubiläen gleichzeitig. Das wäre natürlich super cool, aber es kommt noch. Das wäre hammergeil. Ja, okay, also alles klar. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich verweise nochmal auf das Detektiv Con-Wiki und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Das ist überhaupt offen. Und ich verweise auf meinen Twitter. Hört auf, das war mal ein diplomatisches Ende. Das klang voll geil. Ihr müsst aufhören nach sowas. Dann schneiden wir uns raus. Nein, schon mal nicht. Wir schneiden nicht. Also dann nochmal und dann sind wir alle live. Dann sind wir auch noch nicht. Soll ich jetzt auf Stopp drücken?